Moin Internet, ihr hört und seht Folge 153 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Christina, eine Odyssee geht zu Ende quasi für dich. Erzähl doch mal, was war los heute? Zumindest für heute Abend. Ich wollte meinen PC anmachen und dann haben die ganzen bunten Lichter kurz geblinkt und dann ist er ausgegangen, mehrfach, weil das Netzteil einfach gesagt hat, schau Kakao, heute nicht. Und dann haben wir mit einem Reparaturdienst telefoniert, das hat fast den ganzen Tag in Anspruch genommen. Das Mainboard hat sich verabschiedet. Schön. Gibt natürlich jetzt auch keins so hier kurzfristig irgendwie und dann auch diverse Dinge bedeutet das jetzt. Mhm. Unter anderem, dass ich vielleicht anders klinge, weil ich normalerweise dort sitze und es sieht anders aus im Hintergrund. Das bedeutet aber auch, dass meine Podcast-Notizen auf der anderen Festplatte sind und ich mir eben auf meinem iPad, das jetzt hier steht, aus dem Gedächtnis Dinge rufen musste, damit ich irgendwie gerade was erzählen kann. Wird wahrscheinlich nichts so. Es wird ein bisschen wird. Und auch meine Lecker-Levels habe ich auf dem Telefon. So, es ist ganz, ganz abenteuerlich heute. Und dann musste ich mich in meinen Discord einloggen und all die Links, die wir hier so brauchen, um das hier zustande zu bringen, mir über Discord schicken, damit ich sie auf diesem Rechner habe. Und auch wenn ich mal so ein bisschen länger brauche vielleicht, weil ich hier, es ist halt nicht mein Setup. Es macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ich habe jetzt schon diverse Modifikationen vorgenommen, die ich auch alle wieder zurückbauen muss später. Also zum Beispiel feste Taskleiste und sowas. Oh, wer hat denn keine feste Taskleiste? Viele tatsächlich. Ich habe das schon oft gesehen. Das verwirrt mich irgendwie ein bisschen. Das gibt mir, so eine Taskleiste ist doch, also das gibt doch, das zentriert einen doch quasi, wenn man so einen Rechner startet. Finde ich auch. Ich finde es auch Anarchie, wenn man einfach Symbole in der Taskleiste hat, so schnellstartmäßig, kann ich nicht. Ja. Und hier sind jetzt ganz, ganz viele. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht finde und ein bisschen länger brauche, liegt es daran. Aber ich habe passend dazu meine Belastentasse rausgeholt. Gucke, da steht belastend drauf. Ja. Mit einem winzigen Lost Levels Logo. Oh, wow. Das heißt, wir haben uniques Merch. Die hat Wiebke mir mal zum Geburtstag geschenkt. Witzig. Weil ich eine Zeit lang sehr oft belastend gesagt habe. Und ich finde, heute ist der perfekte Zeitpunkt, um wieder damit anzufangen. Mhm. Ja, belastende Zeiten. Belastende Zeiten definitiv. Ja, ich sag's dir. Aber ich glaube, wir können die belastenden Zeiten etwas entlasten, wenn wir über gute Spiele sprechen. Ja, kommt drauf an. Also ich habe was Belastendes und was weniger Belastendes dabei. Ja, ich glaube, so kann ich das auch bei mir sagen, würde ich behaupten. Wobei belastend ist vielleicht ein bisschen viel. Aber vielleicht fange ich einfach mal an mit meinen Spielen. Dann können wir uns selber, könnt ihr euch ein Bild davon machen. Ja. Wortwörtlich, denn man sieht uns. Es ist immer noch mit Kamera. Das ist Wahnsinn. Vierte Folge. Immer noch crazy. Vierte schon? Ja, ja. 50, 51, 52, 53. Du, ich weiß nie, welche Zahl gerade ist. So. Fair. Aber das ist fair. Ja, gut. Gut, dann starte ich mal mit dem positiveren Spiel vielleicht, aus meiner Sicht. Mhm. Oder ja, auf jeden Fall positiver. Und zwar Pillow Fight. Pillow Fight ist ein Spiel von John Topielski und den hatte ich über die Jahre schon zweimal im Cast vorgestellt, tatsächlich. Einmal so ein, wie ich fand, sehr raffiniertes Agenten-Adventure, wo man so Tonbänder auswerten musste, namens The Remains of Richard Fleming aus Folge 60. Und dann hatte ich noch ein Spiel, wo es um, wo man Level für Level gedebufft wurde, namens Lesser Evil, in Folge 84 vorgestellt. Und diese Person ist sehr umtriebig auf jeden Fall und macht in letzter Zeit sehr viele so kleinere Spiele, auch so Jams und so. Und dazu gehört auch Pillow Fight. Pillow Fight ist, ich würde fast schon sagen, Edutainment, weil es geht um Schlafhygiene, mehr oder weniger. Richtig. Also es geht darum, keine schweren Mahlzeiten essen, nicht zu viel Kaffee vorm Schlafen gehen, in Räumen mit der richtigen Temperatur schlafen, solche Sachen. Das ist quasi das Thema dieses Spiels. Und diese Hindernisse, diese Schlafhindernisse werden quasi als Monster dargestellt in diesem Spiel. Und diese Monster muss man eben besiegen in, naja, es ist so ein bisschen Brettspielmäßig, Rundenstrategiemäßig, mit so ein bisschen Deckbilder auch noch mit drin. Also alles so mit reingewürfelt irgendwie ein bisschen. Und du beginnst quasi das Spiel, wenn du schlafen gehst, logischerweise. Und dann bist du so am Neppen, gerade am Einschlafen, und dann kommt eben das Monster, das verhindert, dass du schlafen gehst. Zum Beispiel ein riesiges Flammenmonster oder eine Kaffeetasse mit so spitzen Zähnen und so halt, ne? Also personifizierte Monster-Schlafhindernisse einfach. Und du siehst dann ein Feld aus 3x4 Tokens. Diese Tokens haben zwei Seiten, einmal ein schwarzes Schaf und einmal ein weißes Schaf. Und natürlich ist das Ziel am Ende jeder Runde und am Ende jedes Zuges, weil du ziehst quasi, dann zieht der Gegner, mehr weiße Schafe als schwarze Schafe zu haben und dann im Endeffekt so eine Leiste voll zu machen. Ich glaube, bei 10 weißen Schafen hast du dann quasi den Gegner besiegt. Und deine Aktionen sind, du kannst bis zu 3-mal ein Token umdrehen. Und wenn du in einer Runde quasi nicht diese Funktion nutzt, diese Aktion nutzt, dann füllt sich es quasi auf, dieses Reservoir. Also dann kannst du, wie gesagt, bis zu maximal 3-mal, aber wenn du sozusagen jede Runde das benutzt, kannst du eben pro Runde nur 1-mal einen Token umdrehen. Ne? Also soweit verständlich? Ja. Ne? Genau. Und die bestimmten Bosse / Level haben dann bestimmte Bedingungen, die dann für das Umdrehen von Tokens gelten, besser gesagt. Manchmal kannst du halt dann in bestimmten Reihe halt Tokens nicht umdrehen, nicht von selbst. Und sowas zum Beispiel wird immer komplexer mit jedem Level. Und es gibt auch Sondertokens, zum Beispiel einen Wolf, der alles, was in der Zeigerichtung ist, also zum Beispiel nach links oder rechts, eben dann alle Tokens frisst. Oder eine Bombe, die dann eben oben, unten, links, rechts alle Tokens zerstört am Ende des Zuges. Und deswegen musst du quasi da taktisch vorgehen, weil natürlich musst du darauf achten, dass du nicht nur alles auf weiße Tokens drehst, sondern du kannst ja auch dann sozusagen schwarze Tokens, wenn du irgendwie die anderen Tokens manipulierst, verhindern. So, ne? Also zum Beispiel angenommen, du hast einen Wolf in der ersten Reihe, links davon sind 3 Tokens, da ist quasi eines weiß und 2 schwarz, dann gibt es natürlich keinen Sinn, dass du die schwarzen Tokens umdrehst, sondern du musst das weiße umdrehen, damit die schwarzen Tokens gelöscht werden. So, ne? Soweit so klar. Und als Belohnung, wenn du quasi einen Boss besiegt hast, dann wird aus dem zufälligen Deck mehr oder weniger bekommst du dann Sonderfähigkeiten oder werden dir Sonderfähigkeiten zur Verfügung gestellt, die du dir auswählen kannst. Eine jeweils zum Beispiel, dass du die mittlere Reihe komplett umflippen kannst, dass du zum Beispiel 2 Wölfe spawnen kannst auf diesem Brett, die dann potenziell helfen können, und die haben eben Cooldowns, diese Sonderfähigkeiten, und die haben auch alle Schlafbezug. Also zum Beispiel, es gibt den Skill Snore, also Schnarchen, damit kannst du quasi einen Token zerstören. Und das hat dann einen Cooldown von 3 Zügen oder so, glaube ich. Genau, und das ist eigentlich schon alles, worum es in dem Spiel geht. Es wird immer komplexer und am Schluss nochmal so eine kleine Zusammenfassung nach dem Motto, ich muss darauf achten, in einem gut temperierten Raum zu schlafen. Ich muss darauf achten, keine ungesunden Mahlzeiten mehr zu kurz zum Schlafen gehen zu essen. Ich muss darauf achten, dass, was gab's denn noch? Genau, Kaffee, wie gesagt, dass ich irgendwie mich nicht mit irgendwie stressiger Arbeit beschäftige, kurz vorm Schlafen gehen, solche Sachen halt, was man so mitnehmen kann, ne, quasi, was man so persönlich ins eigene Leben mitnehmen kann. Ja. Und deswegen ist es halt, also es sieht auch ganz cute aus, so ein bisschen, ich sag mal, Advanced Kritzel-Style. Also sieht ja, schon so ein bisschen, ich hätte es auch Advanced Paint gesagt. Ja, genau, also es ist halt quasi nicht so, es ist vielleicht so nicht Kindergarten-Kind gekritzelt, sondern so Ende Grundschule malen vielleicht. So, ne? Also vielleicht ist auch einfach ein Paint entstanden, kann natürlich sein, klar, vielleicht ist es einfach in Paint entstanden, aber es sieht halt sehr ein bisschen kritzlig aus, wie gesagt, aber alles ganz, ganz stimmig so und ganz rund. Und genau, es ist halt perfekt für die Mittagspause, würde ich sagen. Und sollte man aber natürlich nicht vor dem Schlafengehen spielen, sondern dann, ne? Weil sonst hat man so viel Bildschirmzeit und dann problematisch potenziell. Genau. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin vielleicht einfach... Nee, heute ist nicht der Tag für irgendwie wholesome Gedanken. Okay. Aber hattest du das gesagt? Du warst kurz weg, vielleicht habe ich es einfach nicht mitbekommen. Ja. Ist das ein Game Jam-Spiel, das irgendwie so ein Gesundheitsthema hatte? Oder ist das sogar in einem Edutainment-Kontext entstanden? Nee. Weil das ist so sehr... Wir haben hier was Dröges, was wir dir beibringen wollen. Ja, ja. Du bist aber heute aber negativ eingestellt, oh. Ja, ist einfach tagesabhängig. Ja, verstehe. Nee, also es ist, glaube ich, kein Jam-Spiel. Es ist einfach so ein kleines Projekt. Lässt sich auch im Browser spielen, muss man quasi gar nicht runterladen. Genau. Ach, schön, aber ja. Also wirklich auch erstaunlich, wie viel John so gemacht hat. Und auch so unterschiedliche Spiele alle, also so rein vom Visuellen her. Ja. Vielleicht werde ich mich da mal bedienen für eine der nächsten Folgen. Du, tu es. Fühl dich mal rein. Desktop-Demon sieht gut aus. Na, mal gucken. Ja. So, jetzt aber zu dir. Hast du auch ein Spiel dabei, das Leuten was beibringt? Kommt drauf an. Oha, kommt drauf an. Mhm. Ich starte mit No, I'm not a human. Mhm. Wenn man auf die Steam-Seite geht, wird man feststellen, man kann das noch gar nicht spielen. Es ist irgendwann bald verfügbar. Das ist immer das, was mich am meisten stört. Mhm. Also Spielen, die noch nicht erschienen sind, wenn da bei Steam nicht mal eine Jahreszahl steht, sondern bald verfügbar. Weil meiner Erfahrung nach dauert es so 3 Jahre, bis die entweder komplett verschwinden oder so aus dem Nichts dann doch erscheinen. Mhm. Hier habe ich ein bisschen mehr Hoffnung. Und das liegt daran, dass Trioshkas, heißen sie, glaube ich, das ist ein Entwicklerstudio aus Kasachstan. Die haben zusammen mit anderen EntwicklerInnen eine Sammlung veröffentlicht, die heißt VHS. VHS heißt jeder fünfte Horrorfilm und jedes fünfte Horrorspiel. Deswegen ist es gar nicht so leicht zu finden. Und da sind neben No, I'm Not a Human noch 3 andere Spiele drin. Aber nachdem ich die Steam-Reviews gelesen habe, die quasi alle sagen, dies ist das einzige Spiel, das sich lohnt, die anderen sind im besten Fall nice to have, im schlimmsten Fall Zeitverschwendung, habe ich die anderen 3 nicht gespielt, sondern nur dieses hier. Und ich habe tatsächlich das auch viel bei YouTube jetzt rumgehen sehen. Mhm. Aber man muss dazu sagen, das hier ist jetzt nur eine Demo, aber eine mit mehreren Enden. Mhm. Ich muss jetzt überlegen, es ist jetzt natürlich nicht mein Steam-Account hier offen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie lange ich das gespielt habe. Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde. Mhm. Irgendwie so in dem Dreh. Die Geschichte ist eine Art Alien-Invasion. Gleichzeitig hat die Klimakrise ihren Höhepunkt erreicht und jegliche Sonnenwinde, die irgendwie die Erde erreichen, sorgen dafür, dass Menschen sterben. Also die Sonne explodiert vielleicht auch, irgendwas sehr Dramatisches auf jeden Fall, sodass es den Menschen unmöglich wird, tagsüber draußen zu sein. Das heißt, also Menschen verlieren wegen dieser möglichen Alien-Invasion auch ihre Zuhause. Denn es gibt in dieser Stadt, auf dieser Welt, Kreaturen, die heißen Visitors, also BesucherInnen, sagen wir Gäste, die aussehen wie Menschen, aber Menschen fressen oder sie aus ihren Häusern vertreiben. Und deswegen werden immer mehr Leute obdachlos und klopfen dann an deine Tür, damit du sie aufnimmst. Mhm. Und das Spiel hat 2 unterschiedliche Zyklusphasen. Einmal den Tag, da startet man einmal mit Nachrichten gucken und jeden Tag erhält man neue Informationen, wie man diese Gäste von Menschen unterscheiden kann. Also am ersten Tag lernt man, die haben strahlend weiße Zähne. Am zweiten Tag lernt man, die haben blutunterlaufene Augen. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter. Und dann kannst du... Also du hast pro Tag eine bestimmte Anzahl an Energie vorhanden, die du darauf verwenden solltest, mit den Leuten, die du in dein Haus gelassen hast, zu reden. Mhm. Und dann kann man sie fragen, zeig mir deine Zähne, zeig mir deine Augen. Es ist natürlich Apokalypse. Mhm. Da ist es natürlich logisch, dass die meisten Menschen, dreckige Fingernägel ist auch noch so ein Ding, dreckige Fingernägel haben und blutunterlaufene Augen, wenn sie gerade ihre Liebsten verloren haben. Und dann musst du das alles durchgehen und deine Energie einteilen, damit du all deine, naja, vielleicht gefährlichen, vielleicht menschlichen Gäste befragen und untersuchen kannst. Mhm. Und dann, sobald bei denen ein Zeichen auftritt, was für Alien-Gast spricht, ziehst du die Shotgun und dann kannst du sie entweder direkt erschießen oder du gibst ihnen noch eine Chance, sich zu erklären. Mhm. Das kann man bei Tag machen. Wenn du noch Energie hast, aber nicht mehr mit Leuten reden willst, dann klickt man auf den Kühlschrank und trinkt Bier, sodass man schnell müde wird. Das fand ich ganz amüsant. Und dann gibt es aber noch den Nachtteil. Nachts kannst du durch deine drei Fenster gucken. Also man hat so einen L-Flur, davon geht das eigene Schlafzimmer ab, die Haustür und dazwischen so diverse Räume, wo sich die Menschen, die du aufnimmst, so sammeln. Mhm. Und es gibt drei Fenster, durch die man gucken kann. Es gibt auch einen Nachbarn, der dir am Anfang quasi das Spiel erklärt, was ist Phase, wie funktioniert das hier alles. Und du kannst sein Haus sehen durch eines der Fenster. Am ersten Abend, in der ersten Nacht siehst du noch, wie er mit seiner Tochter draußen spielt, weil, ne, wir erinnern uns, man kann ja nur nachts rausgehen, deswegen verlagert sich das ganze Leben auf die Nacht. Am zweiten Abend siehst du, wie da Menschen in so gelben Anzügen sind und man erfährt aus den Nachrichten, dass die Regierung unterwegs ist in diesen gelben Anzügen und dass aber Leute verschwinden. Und die Nacht drauf siehst du einfach, wie das Haus deines Nachbarn in Flammen steht. Aha. Oder aus einem wieder anderen Fenster sieht man so Soldatenleichen und dann so einen nackten Mann, dem die Haut so richtig schlaff runterhängt, als hätte der so einen Hautanzug an, aha, der dich anstarrt durch dein Fenster. Und der kommt irgendwann an deine Tür und dann fragt er dich aus, bist du eigentlich allein zu Hause? Und wenn du nicht Leute reingelassen hast, wenn du alleine bist, dann wird der dich einfallen, dann wird er dich überfallen. Mhm. Das heißt, du willst auch die ganze Zeit Leute aufnehmen, damit du ihn sinnvoll abwimmeln kannst. Weil wenn du sagst, nö, ich bin hier nicht allein, ich habe Gäste, dann sagt er, ah ja, okay, ich höre sie auch. Bis demnächst. Mhm. Das heißt, es ist immer so, man will die Leute reinlassen, aber die sind alle höchst shady. Keiner macht irgendwie netten, sicheren Eindruck an der Tür. Die sind alle schon komplett lost. Und dann musst du die halt ausfragen und gegebenenfalls erschießen. Mhm. Einfach. Und also auch irgendwann kommt auch so ein Typ im gelben Anzug und fängt an, deine Leute mitzunehmen und sowas. Und ich habe genug Akte X gesehen, um zu wissen, dass es sich da um eine Verschwörung handelt. Es wird heavily implied, also sehr stark angedeutet, dass die Regierung da irgendwie mit drin steckt und dass die jetzt nicht gerade unser Bestes im Sinn haben. Mhm. Also so ein bisschen Regimekritik ist da auch irgendwie mit dabei. Und ja, wenn man dann so ein paar Nächte gespielt hat, sieht man in so einer Textbox eines der, ich glaube, vier Enden. Ich hatte das, wo ich dann böse Gäste bei mir zu Hause hatte, die ich offensichtlich noch nicht erschossen hatte, die ich nicht erkannt habe, die dann meinen Körper gefressen haben irgendwann. Es gibt auch das gute Ende, wenn du alle erkennst, alle Menschen, und nur die zu dir reinlässt, dann lest ihr oder seht ihr irgendwann in den Nachrichten, Erde ist jetzt komplett unbewohnbar, ihr verbarrikadiert euch, grabt ein Loch und stirbt einfach, ja. Weil okay. Erde ist zu heiß, egal wann, wo. Dann gibt es noch eins, wo man straight up von diesem nackten Typ, glaube ich, ermordet wird, gefressen wird. Mhm. Und dann gibt es ein Speedrun-Ende. Du kannst das Spiel auch Speedrun und dann sagt es dir am Ende sinngemäß, Bro, you need to chill. Das ist nur ein Spiel. Entspann dich mal. Okay. Ja, genau. Und das ist meine etwa 45-minütige Erfahrung gewesen. Und mhm. wenn man sich so die Screenshots anguckt, die wir jetzt einblenden, dann kriegt man, glaube ich, ein Gefühl dafür, was für ein Vibe das so ist. Mhm. Die Musik zwischen Tag und Nacht ist auch Unterschied wie Tag und Nacht. Also, ich finde es sehr atmosphärisch. Ich hatte richtig viel Spaß. Es ist wie so ein Detektiv-Rätselspiel. Ich erhoffe mir aber von dem Full Release, der wann auch immer ist, dass es noch ein bisschen mehr Herausforderungen gibt, dass man noch mehr limitiert ist in dem, was man machen kann, weil jetzt war es schon sehr straightforward. Jeden Tag kriegst du eine neue Info und du befragst einfach all deine Leute nach diesen Infos. Und wenn sie dir, also ich hatte beispielsweise eine Frau, die Leiche ihres toten Mannes mit sich rumschleppt und da dachte ich, okay, ich nehme sie auf. Dann habe ich ihre Augen untersucht. Selbstverständlich waren die blutunterlaufen. Also habe ich beschlossen, das wird andere Gründe haben. Die wird nicht gefährlich sein. Ich lasse sie leben. Und dann hatte ich aber keine Energie mehr und musste am nächsten Tag mir ihre Zähne und Finger angucken. Und das ist aber alles trotzdem schon sehr limitiert. Und da wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr Fragezeichen irgendwie. So ein bisschen mehr Konsequenzen auch. Weil jetzt ist so die einzige Konsequenz, entweder stirbst du irgendwann oder du kriegst das gute Ende. Aber es ist literally eine Textbox, wo dann was drinsteht. Und zwischendurch gibt es keine Konsequenzen. Okay. Aber wie gesagt, das hier ist nur die Demo, die ich sehr empfehlen kann. Aber also die kostet was in dieser VHS-Kollektion, 2,99 so. Das kann man schon mal machen für 4 gute bis schlechte Spiele. Ja. Ja, ich hatte eine gute Zeit. Ich traue niemandem. Ja, das würde ich mir nach dem Spiel auch nochmal überlegen, ob ich irgendwelche, wenn jemand an der Tür klingelt, irgendwas tue oder einfach so tue, als ob ich nicht existieren würde. Ich mache das immer so. Immer wenn jemand klingelt, den ich nicht erwarte, tue ich so, als wäre ich nicht zu Hause. Okay. Das heißt, eure Pakete werden auch generell immer beim Nachbarn abgegeben. Nee, wenn ich ein Paket erwarte, dann mache ich auf. Aber da habe ich, als ich mal im Erdgeschoss gewohnt habe, auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil dann werden dir alle Pakete fürs Haus in die Hand gedrückt. Fair, ja. Das heißt, im Laufe der nächsten Woche klingelt auch permanent jemand, um sein Paket abzuholen. Das ist ja, verstehe. Bin ich nicht nett genug für. Wie sieht es eigentlich bei dem Spiel aus mit, also wie deep sind die Charaktere, denen du begegnest? Geht so. Also so am Anfang erzählen die dir halt ihre Geschichte. Du kannst dich dann mit denen unterhalten und immer eine von 2 Dialogoptionen wählen. Manchmal nehmen die darauf Bezug, was du gefragt hast, manchmal nicht. Das könnte natürlich lazy Writing sein, also dass die Leute, die diese Dialoge verfasst haben, faul waren und sich gedacht haben, es muss ja nicht zusammenpassen. In diesem Fall passt es aber, weil die Leute wirklich einfach komplett kaputt sind da, verständlicherweise. Verständlicherweise. Und bei so ein paar, die dann länger bei mir zu Hause waren, ja, so viel mehr Informationen kriegt man aus denen dann nicht mehr raus. Mhm. Aber auch das passt irgendwie, weil der eine stand die ganze Zeit vorm Schrank und hat die Schranktür angeguckt. Und dem ging es einfach nicht gut. Und es passt halt einfach richtig gut in dieses Setting, finde ich. Aber auch da, die müssen so ein bisschen mehr machen. Die bleiben in ihrem Kämmerlein. Da muss ein bisschen mehr passieren, finde ich, zwischendurch. Bisher ist das noch nicht der Fall. Ja. Ja, das war auch der Hintergrund der Frage, ob die Charaktere, ob das auch noch ein Bereich wäre, wo die Vollversion noch nachbessern könnte. Einfach die Charakterentwicklung und Charaktere so. Ja, okay. Aber gibt es da irgendwie schon, gibt's da schon einen Release-Zeitraum für das volle Spiel oder noch gar nicht? Also, soweit ich das sehen kann, noch gar nicht. Okay. Also, bei Steam steht nichts, auf der Website habe ich nichts gefunden. Okay. Aber. Also, abwarten. Ja. Abwarten. Abwarten und Newsletter abonnieren oder so. Gibt's ein Newsletter? Du, ich glaube nicht, ich gucke mal. Ja. Das wäre wieder das ein klassischer Fall dafür. Ja, das ist wahr. Oh, wie komme ich denn? Siehst du, so geht's weiter. Wie komme ich denn von der Steam-Seite auf die Website? Das ist hier unten irgendwo. Oh, ich hasse das einfach. Belastend. Können die Leute selber googeln vielleicht? Ja. Ich glaube, es gab keinen. Ja, ja. Auch nicht der beste, tut mir leid. Auch nicht der beste Name, um es zu googeln natürlich, ne? Ich meine, die VHS, was jetzt? Das Spiel, VHS-Sammlung, so, ja. Und dann No, I'm Not a Human. Vielleicht kommt man auf irgendwelche Capture-Seiten oder so, wenn man das googelt. Oh ja. Könnte sein. Naja, aber sieht auf jeden Fall, also allein visuell halt, finde ich das sehr. Das ist spannend, ne? Es ist spannend, es ist schon creepy irgendwie an sich sehr visuell, weil einfach die Proportionen bei den Charakteren nicht passen und so. Das ist schon gut gemacht. Schon allein visuell ziemlich horrormäßig. Ja. Ja, mein zweites Spiel ist visuell auch relativ besonders, würde ich behaupten. Und zwar handelt es sich um Corpus Edax. Das ist ein Spiel von einem Solo-Dev, tatsächlich. Und ich glaube, wer so schon die ersten Screenshots sich anguckt, wird vielleicht denken, Half-Life Match. Weil es sieht wirklich so aus wie so ein End-90er-Jahre-First-Person-Spiel. Also die Charaktere so richtig blockig irgendwie, die Umgebung auch so irgendwie eine durchgängige Texturtapete so ungefähr. Oh, aber richtig schön irgendwie. Ja, hat so einen Retro-Vibe, den halt einfach, also so einen Retro-Vibe, der nicht oft genutzt wird. So, weil natürlich hat man diesen ganzen, wie wir auch schon tausendmal gesagt haben, diesen ganzen PS1-Retro-Vibe, ne? Und das hat auch noch eine andere Qualität einfach. So. Mhm. Corpus Edax. Genau. Und Inspiration war da ganz klar so alles, was es so an Immersive Sims gibt. Und halt sowas wie Deus Ex zum Beispiel. Ne? Also ist ja auch visuell, wenn man möchte, kann man da auf jeden Fall eine Verwandtschaft konstruieren zu Deus Ex. Und es ist ein First-Person-Melee-Action-Role-Playing-Game. Eigenbeschreibung. Genau. Und es spielt in einer Art Postapokalypse auch. Also die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Surprise, surprise. Und die Menschheit hat sich aufgemacht auf einen neuen Planeten, der als ja bewohnbar auserkoren wurde. Und dieser Planet wird dann, heißt auch Corpus Edax, das ist quasi der Name des Planeten. Und dort wird dann eine, auf diesem Planeten eine einzige Stadt gebaut, wo dann alle Leute, die mit diesem Schiff entkommen konnten, mehr oder weniger leben. Und das wird von dem World Government regiert. Und die Stadt heißt auch einfach nur The City. Das ist einfach. Das ist ein bisschen lazy. Einfach keine gute Idee auch. Ja, so. Das auch. Ja, das kommt hinzu. Klar. Genau, es ist natürlich horizontal organisiert. Ganz unten sind die mit den wenigsten Fähigkeiten in Anführungsstrichen. Ganz oben natürlich die Elite. Ne? Und man startet man quasi, dass man aus seinem Kälteschlaf, aus der Hyperchamber geholt wird. Dort sind die meisten Leute dann ja so für 30 Jahre eingelagert, altern quasi nicht. Und wenn sie erweckt werden, wenn sie angefordert werden vom World Government, dann nur deswegen, weil eben neue Rollen gefüllt werden müssen, sozusagen. Und man selbst ist dann sehr unangenehm, ja, sehr dystopisch. Und man selbst ist dann eben in so der Rolle, man soll, ich glaube, in so einer Essensausgabe arbeiten. So, aber irgendwie niemand auf dieser Welt nimmt seine Rollen wahr. So. Also zumindest da, wo ich jetzt quasi bin, ich bin ja in den unteren Levels logischerweise, bei den Pöbeln in Anführungsstrichen. Und da nimmt irgendwie niemand seine Rollen wahr, so wirklich. Es ist auch wirklich sehr abgefuckt alles, also alles komplett irgendwie zerstört. Wenn man draußen rumläuft, sieht eher so aus wie so eine, naja, wie man sich vielleicht so solche Städte wie Detroit vorstellt, also wo es quasi mal eine Industrie gab, die Stadt sehr bereichert hat finanziell. Und dann einfach die Industrie so ein bisschen eingeschlafen oder abgebaut wurde und dann einfach dieses Überbleibsel so. Also es gibt halt literally einfach überall so brennende Mülltonnen. So, ne? Also wirklich so klassisch US-Metropole am Abgrund, so ungefähr. So Gotham City-mäßig. Ja, genau, genau. Und es ist halt, fühlt sich auch eher so ein bisschen, also klar, die sagen, es ist retrofuturistisch. Das passt auch, weil es fühlt sich halt nicht an wie so Zukunft, Weltall, neuer Planet, sondern einfach wie so eine abgefuckte Stadt irgendwo auf der Erde, so ungefähr. Und bis jetzt bin ich eigentlich nur begegnet den Cops, so, die so ganz unangenehm blau, hellblau strahlende Brillen aufhaben oder Augenimplantate oder so, den Skulls, was so die lokale Gang ist, die dann, ja, so Gesichtsbemalung, so ein Schädel als Gesichtsbemalung haben und so ein rotes Stirnband und halt Citizens. Und die halt, ja, die meisten davon geben immer nur so zwei Zeiler von sich oder ein Zeiler. Also es ist, Dialoge gibt es nicht so viele im Spiel, zwischen zumindest NPCs und dir, sag ich mal. Und du triffst aber auch relativ bald auf die Rebellenfraktion, The Salvation. Und zwar in einem Traum erscheint dir der tote Anführer von Salvation und sagt, hier, geh mal zu dem Safe, hol dir mal eine Liste raus, die musst du an die neue Rebellenführerin übergeben. Und diese Liste ist quasi eine Liste mit Zielen. Weil bis jetzt war nämlich noch nicht klar, wer dieses World Government leitet, wer da überhaupt drin sitzt. Und diese Ziele, diese Liste, das sind quasi momentan die sieben, wenn man so möchte, MinisterInnen des World Government mit Namen. Wie, das war noch nicht sicher, wer da drin sitzt. Ich dachte, die berufen dann die Menschen. Wer leitet denn da irgendwas? Ja, genau. 30, also, Also die, ist das einfach World jetzt Jahrzehnte einfach so? Nee, aber niemand weiß quasi, wer die Personen sind in dem World Government. Das ist so. Okay. Also die, außer ach, niemand die, wusste, wer das. Ah, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, niemand wusste, wer das sein wird. Nee, also es war klar, dass dieses das World Government. Okay. Ja, genau. Also das, ja. Also die Identitäten der MinisterInnen sind quasi unbekannt. Bis jetzt. Aus Gründen wahrscheinlich. Aus Gründen. Ja. Und jetzt gibt es diese Liste, die man eben dann natürlich der Rebellenanführerin übergeben muss. Und das ist auch dann so ein bisschen, ja, mehr oder weniger das große Ziel, dass du halt irgendwie mit diesen Personen dealst. Es wird angedeutet, dass du auch mehr oder weniger den Rebellen-Cause verraten kannst und halt irgendwie so dein eigenes Ding machen kannst. Aber ja, tendenziell natürlich für, ich sag mal, vermutlich das gute Ende, in Anführungsstrichen, musst du halt dann eben diese sieben Anführer des World Governments ausschalten, damit die Rebellion starten kann, damit quasi Citizen Uprising das so stattfinden kann. Und natürlich ist die Rebellenfraktion in der Kanalisation untergebracht. Unterirdisch, ganz klar, bisschen klischee-mäßig. Mhm. Und ja, wie du das machst im Endeffekt, ist dann halt auf eine Art dir überlassen. So, weil du kannst deinen Charakter halt, wenn du ihn erstellst, kannst du Attribute, Punkte drauf verteilen und halt Skills. Also die Skills sind halt nicht so super ausufernd, es gibt keinen krassen Skilltree oder so, aber du hast halt dann zum Beispiel Athletik, kannst du halt, schneller laufen, höher springen, Combat, wo du dann einfach härter zuschlagen kannst, weil er tatsächlich wirklich keine Schusswaffen gibt es in dem Spiel. Es ist halt wirklich nur, du kannst halt irgendwie Flaschen aufheben zum Beispiel oder irgendwie so ein notdürftiges Messer oder Brechstange oder so oder mit deinen Fäusten halt, aber es gibt quasi keine Waffen im Spiel. Keine Schusswaffen zumindest. Und ja, oder sowas wie Hacking oder Schlösserknacken, sowas halt. Das sind so Skills, wo du halt dann irgendwie dann Punkte investieren kannst, wo dann eben, ja, die Minigames leichter werden sozusagen. Und genau. Und du wirst auch am Anfang relativ ausgiebig eingeführt ins Kampfsystem. So. Das ist relativ komplex. Du kannst relativ viele Kombos irgendwie aneinander rein. Du kannst dann irgendwie verschiedene Körperteile angreifen. Du kannst halt auch, was wirklich cool ist, du kannst viele Gegenstände einfach aufheben und durch die Gegend werfen auf die Gegner. Und wenn die zum Beispiel am Knie getroffen werden, dann knicken sie so am Knie ein. Also es ist schon so ein bisschen sehr fortschrittliche Ragdoll-Physik quasi in dem Spiel. Und auch sehr cool, die GegnerInnen, die machen das auch. Also wenn irgendwo eine brennende Mülltonne rumsteht, kann es sein, dass die KI sich irgendwann mal denkt, so, ha, die brennende Mülltonne werfe ich jetzt auf dich und dann fängst du vorher an, bist tot. So. Oder ich irgendwie einen Stuhl nach dir oder so. Also das können die quasi auch. Was natürlich auch recht smart ist, dass das möglich ist. Mhm. Und aber in der Realität ist quasi halt der Kampf. Also du lockst halt quasi einen Schlag. Also du baitest einen Schlag von einem Gegner, blockst, gehst ein bisschen zurück, wartest, bis die Combo vorbei ist und dann schlägst du halt selber drauf. So, also es ist nicht so wirklich, nicht so komplex. Bis jetzt zumindest. Und genau, theoretisch kannst du halt auch jeden Charakter irgendwie umboxen, logischerweise. So. Dann natürlich, es wäre natürlich kein Immersive-System, wenn du nicht irgendwie mehrere Möglichkeiten hättest. Das heißt, du kannst auch schleichen natürlich, aber bis jetzt war ich gefühlt auch im Schatten relativ schnell sichtbar irgendwie. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, ob mein Schleichskill zu niedrig ist, aber ich habe eigentlich schon das priorisiert, weil ich eigentlich meistens immer auch in solchen Spielen halt schleiche lieber als zu kämpfen. Hat nicht so gut funktioniert. Und du kannst aber dann zum Beispiel auch die Umgebung nutzen. Es gibt so ein Item, das du an eine Wand wirfst, und dann entsteht da quasi so ein, ja, wie so eine Stange kommt da quasi raus. Die fährt dann so raus und da kannst du dann quasi draufspringen. Also wie so ein kleiner Vorsprung, den du dir quasi an die Wand werfen kannst. Mhm. Das heißt, du kannst dann auch die Umgebung nutzen, um irgendwie vielleicht versteckte Eingänge zu finden oder einen anderen Weg, um in ein Gebäude reinzukommen, so ungefähr. Das geht auch. Also, oder auf irgendwelche Sachen raufklettern. Und genau, und dann gibt es noch diese Minigames, wie gesagt. Hacking und Schlösserknacken habe ich bisher ich glaube, das sind auch die einzigen beiden, die es gibt. Die sind teilweise, ja, die sind so zweckdienlich. Von der Schlösserknacken ist halt relativ nervig, weil du musst halt da, du musst halt einen Cursor bewegen und der Cursor ist halt super, der ist so träge und gleitet immer so ein bisschen nach. Also das ist quasi nicht genau und das muss halt immer einen genauen Punkt treffen. Das ist teilweise wirklich so ein Millimeter großes Gefühl. Also es ist ein bisschen übertrieben, finde ich, so der Schlösserknacken. Und genau, neben diesen Skills hast du immer auch dann diese Attribute, die dafür dienen, dass du dann zum Beispiel Skill-Checks in Dialogen beantworten oder absolvieren kannst. Also sowas wie Charme halt oder einfach Stärke, ne? Ganz klassisch rollenspielmäßig. Und genau, wie gesagt, super wichtig sind eben die Gegenstände, die du nutzen kannst. Wenn du eben doch in den Kampf kommst, du kannst auch immer nur drei Gegenstände mitnehmen gleichzeitig. Also drei Gegenstände wie eben so eine Flasche oder so zum Beispiel. Also drei Flaschen oder von mir aus ein Messer und zwei Flaschen oder sowas. Und also in der Theorie ist das ja alles gut gedacht, so Immersive Sim-mäßig. Ich bin auch großer Fan von solchen Spielen. Aber in der Praxis zum Beispiel, der erste Auftragsmord, den du halt irgendwie begehen musst, mehr oder weniger, ist halt der, ja, der Chef der Cops, mehr oder weniger, der in so einem unterirdischen Apartment-Komplex / Kampfarena da residiert und irgendwie der ungeschlagene Champion ist. Und du kommst quasi in diesen Bereich rein, weil jeder Bereich ist mehr oder weniger auch so ein Level, also quasi keine offene Welt, sondern es ist levelbasiert. Und ich habe gedacht, okay, ich guck mal so ein bisschen rum, ich erforsche ein bisschen, vielleicht gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, wie ich da halt, ja, wie ich irgendwie den überreden kann, sonst irgendwas, andere Leute überreden kann, irgendwie den vielleicht für mich irgendwie, weiß ich nicht, zu vergiften, sonst irgendwas. Aber alle NPCs haben quasi nicht mit mir gesprochen. Und bei dem Typen konnte ich nur sagen, ja, ich möchte ihn herausfordern. Und dann habe ich ihn herausgefordert, habe ihm irgendwie ein Messer in den Kopf geworfen und dann war er tot. So. Und niemand hat was gemacht, so ungefähr. Also es war echt super simpel. So. Und ja, also ein bisschen antiklimaktisch auf jeden Fall, das Ganze. Ich habe halt jetzt erst den ersten von diesen sieben Widersachern erledigt, mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, also ich denke mal, ich hoffe, es wird mehr Möglichkeiten geben bei den anderen, dass es nicht so ein bisschen, ja, so maximal zwei Wege gibt oder so, den irgendwie zu erledigen. Und ja, das würde ich doch aber fast vermuten. Ja, also das Ding ist, die sagen halt auch selber, der Entwickler sagt selber, Luis G. Bento, heißt er zumindest bei Steam, sagt auch selber, das Spiel dauert halt 5 bis 8 Stunden, also es ist sehr kurz. Ja. Für so ein Immersive Sim. Also ich hoffe, dass da so ein bisschen, dass dann halt die Konzentration einfach höher ist an so Möglichkeiten, die man irgendwie dann hat. So, und es ist natürlich super janky, das Spiel. Also wirklich super janky. Allein halt natürlich von diesen ganzen, von dieser teilweise ja auch sehr albernen Ragdoll-Physik dann, ist natürlich dann jank so vorprogrammiert. Ja. Ne? Wenn die irgendwie so, wenn die Gegner so gegen eine Kante von dem Tisch laufen und dann irgendwie so ein Dreifachsalto machen über diesen Tisch drüber, so ungefähr. Ja. Und was halt auch ein bisschen Problem ist bei einem Spiel, das sich so ein bisschen Rollenspiel auch auf die Fahne schreibt, das Writing ist halt so ein bisschen sehr gestelzt und so zweites Semester Creative Writing mäßig. So. Ja, das ist halt auch voll schwer. Und wenn das so, wie hier Steam suggeriert, eine One-Man-Show oder One-Woman-Show ist, ja. One-Person-Show. Ja. Man kann ja nicht in allem richtig gut sein. In manchen Dingen ist man vielleicht auch so. Ja. Ja, ja, das ist halt so. Und ich meine, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit da reinfließt, so diese ganzen Systeme zu bauen, die dann eben für so eine Immersive Sim nötig sind. Das zum Beispiel allein angefangen davon, dass halt irgendwie dann die Gegner eine Feuertonne schmeißen und dass du eine Feuertonne schmeißt und dann irgendwie die Gegner damit angezündet werden, so ungefähr. Einfach so Basics halt. Deswegen, ja, also natürlich Props, dass dann die Person das im Alleingang gemacht hat. Aber natürlich, wie du sagtest, dann sind halt manche Aspekte sind halt dann einfach, ja, eher so semi-gut. Genau. Ist ja okay eigentlich. Ist okay. Also wenn das halt dann wirklich jetzt in den restlichen, ich meine, ich habe jetzt 2 Stunden gespielt, also noch 3 bis 5 Stunden, 3 bis 6 Stunden, wenn es in der restlichen Zeit noch irgendwie Fahrt aufnimmt, sage ich mal, und noch so ein bisschen, ja, ich so ein bisschen mehr Möglichkeiten in die Hand bekomme, wie ich halt Probleme lösen kann und nicht nur irgendwie, ich töte ihn oder ich schleiche und töte ihn hinterrücks, so ungefähr, da bin ich dann auch fein mit, so. Aber wenn man sich quasi das auf die Fahnen schreibt, so dieses mach so, wie du möchtest, so spiel so, wie du möchtest, dann muss es halt auch irgendwie wiedergespiegelt werden. Ja, wobei ich glaube, dass so ein Spiel auch einfach woanders die Stärken haben sollte. Mhm. Also das allererste, was man hier auf Steam sieht in der Beschreibung, ist ja so ein Loop, wo jemand mit, was ist denn das, ein Rohr oder ein Brecheisen so auf diese Schatten einprügelt. Ich musste daran denken, wir hatten doch immer die Frage, ballert die Shotgun? Und hier ist die Frage, ballert das Brecheisen? Ballert das Brecheisen, ja. Und das muss halt ballern, damit dieses Spiel funktioniert. Und ich glaube, das ist noch mal wichtiger als das Writing zumindest, also Dialoge, aber nicht wichtiger als so die Optionen, die du hast. Mhm. Da bin ich bei dir, da muss irgendwie mehr drin sein. Ja. Weil ansonsten, du kannst ja nicht sagen, du hast die Möglichkeit und dann sind es aber drei beschissene Möglichkeiten. Mhm. Dann mach doch lieber einen richtig gut ausgearbeiteten Weg. Ja. Ja, und konzentriere dich dann irgendwie auf, von mir aus dann eben nur den Kampf zum Beispiel und mach das irgendwie perfektioniert. Ja, oder das so, dass man halt skriptet, welche Tode es gibt, dass du bei deiner zweiten Auftragsperson so ein komplett ausgeklügeltes Attentat begehst, so Hitman, Dishonored-mäßig. So. Ja, voll. Und dass du das dann halt gut designst. Aber dann hast du halt nicht mehr die Wahl. Aber weißt du, was ich hilarious finde? Was denn? Diese Polizisten, die haben ja wirklich diese Anime-Villain-Augen. Kennst du das? Ja, was diesen Bösewicht gibt und der sich nochmal umdreht und dann die Brille so reflektiert, dass sie komplett weiß ist. Das stimmt, ja. Genau so sehen die aus. Ja. Bestimmt Absicht. Bestimmt. Also, weiß man schon, was einen erwartet auf jeden Fall, wenn man die sieht. So. Ist schon klar, dass sie nicht auf deiner Seite sind. So. In welchem Spiel sind die das denn? Eben. Aber. Eben. Ja, witzig, kommen wir. Ne? Ja. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Spiele sind da was auf der Spur einfach. Ja. Zum Beispiel. Nee, anders. Andere Überleitung. Hat nicht funktioniert. Nee. Andere Überleitung. Nee. Kommen wir von einem sehr, sehr düsteren Spiel zu einem extrem bunten Spiel. Mhm. Und zwar deinem zweiten Titel. Castaway. Mhm. Auch extrem beschissen zu googeln, weil man immer den Film mit Tom Hanks vorgeschlagen bekommt. Ja. Ja, lustigerweise jetzt so im Vergleich wirkt es sehr bunt, dieses Spiel. Aber einer meiner Kritikpunkte ist, es ist nicht bunt genug. Aber lass mich erklären. Erstmal ist es von Canary Games. Die kennen wir schon. Ach. Die haben nämlich Lunak gemacht, was du vorgestellt hattest. Dieses Prince of Persia-like, wo der Typ sich selbst animiert hat quasi. Mhm. Der hat sich gefilmt und seine Bewegungen und das dann animiert. Und der oder die, ich glaube, es ist ein Team mittlerweile, haben jetzt Castaway gemacht. Mhm. Auch da möchte ich wieder eine Steam-Review zitieren. Es ist so ein bisschen Link's Awakening-Fangame-mäßig. Also es ist einfach direkt. Ja. Hyper, hyper Zelda-like. Mhm. Es ist aber dafür extrem polished und es hat so ein paar Kniffs, die es dann doch weird machen. Das fängt an mit Martin. Martin ist laut Menü zumindest, der Protagonist, dieser kleine Link-Junge, hätte fast Zelda-Junge gesagt, dieser kleine Link-Verschnitt und der lebt auf einem Raumschiff irgendwie und dann fliegen so Laserstrahlen von diesem erdähnlichen Planeten auf sein Raumschiff und er schießt zurück und dann werden drei Kapseln evakuiert, die dann auf diesem Planeten landen und ich glaube, das ist meine Theorie. Martin, heißt dann ja Martin im Englischen, und Martian mit einem extra A ist ja dann Marsianer. Also vielleicht ist das so ein bisschen da Vielleicht ist es ein telling name. Ja, ich weiß möglich. Es aber nicht. Das ist meine Theorie, mit der lebe ich gut. Marty the Martian. Auf jeden Fall. Ja, Martin the Martian ohne ja. A. Auf jeden Fall. Martin hat einen Hund. Und man wacht dann am Strand auf, kann nur den Steg entlang gehen. Da liegt, sieht man dann sein Schwert liegen und dann auf so Inseln weiter weg im Meer halt den Hund. Ein Grapple Hook, ne? Also dieses, man schießt irgendwo hin, das verankert sich da und man wird da hingezogen, gibt's ja in jedem Spiel, dieses Ding. Und eine Spitzhacke. Und drei Flugsaurier stehlen genau diese drei Dinge und man kann nur das Schwert aufsammeln. Und in drei Dungeons muss man diese Dinge und den Hund zurückholen. Die Welt, die ist extrem übersichtlich. Also da gibt es sehr, sehr wenig zu erkunden und das ist mein größtes Manko, weil einerseits, also so diese es ist in Screens unterteilt, ne? Und manchmal musst du halt, siehst du auf einem Screen mehrere Wege und weißt nicht, welchen du gehen musst und dann musst du erst weitergehen, um zu sehen, wie diese Wege weitergeführt werden und dann gehst du noch einen dritten Screen weiter und siehst dann, wo du eigentlich hin musst und versuchst dann so ein bisschen wie durch ein Labyrinth dir den Weg zu erdenken, wo du lang gehen musst auf diesen Screens. Und das ist extrem einfach alles und es gibt dann Schieberätsel und in jedem Dungeon bekommst du natürlich in den ersten zwei zumindest ein neues Werkzeug, das dich dann an neue Orte führt, aber da ist nicht so viel dann. Da ist gar nichts los einfach. Es gibt, ich glaube, vier unterschiedliche Gegnertypen, so Spinnen, dann schwarze Spinnen, die zu kleinen Spinnen werden. Dann gibt es so Roboter, die irgendwie Feuer schießen. Das sind richtige Hunde, ey. Oh. Und dann gibt es noch so Roboter, die du mit einer Spitzhacke erst töten musst, damit Spinnen aus ihnen werden. Und okay, wow. Die Roboter-Spinnen-Pipeline. Ja, es ist einfach irgendwie abgefahren. Und nach einer halben Stunde maximal ist man da durch. Also wirklich allerhöchstens 30 Minuten braucht man. Die Rätsel, sie sind wirklich nicht schwer, wenn man sie überhaupt als Rätsel bezeichnen möchte. Die Bosse, jeder Boss hat natürlich so ein kleines Gimmick, aber die sind auch, da muss man nichts lernen oder sowas, das kann jeder. Und dann habe ich mal geguckt im Menü, es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Auch hier witzigerweise ein Speedrun-Modus, der sich auch wirklich anbietet bei dieser Kürze des Spiels, weil du überlegst ja einfach den schnellsten Weg überall durch, der ist ja schnell ausgetüftelt. Dann gibt es den Unfair-Modus, wo dich ein Hit sofort tötet, wo du keine Herzcontainer einsammeln kannst. Und dann gibt es noch Unbesiegbar, wo du selbst unbesiegbar bist und Pazifist. Und das ist für Kinder, steht in der Beschreibung. Und ich glaube, dieses Spiel hat einfach eine jüngere Zielgruppe als uns beide und als wir mit diesem Podcast haben, würde ich vermuten. Wobei, wer weiß, vielleicht haben wir auch Leute, die uns hören, Kinder. Ja, das kann sein, ja. Mit denen man dann Castaway spielen möchte. Was mich so ein bisschen, ich bin auch gar nicht fertig mit der Beschreibung, es passiert noch was ganz anderes, nämlich man ist dann durch, hat diese vier Flugsaurier besiegt, hat seinen Hund und alles wieder. Man kehrt an den Strand zurück, holt sich dann die Kapsel, mit der man auf dieser Erde gelandet ist, zieht die quasi an Land, baut sich daraus ein Floß mit einem Segel. Also vielleicht ist es technically auch ein Segelboot. Und dann begibt man sich auf das offene Meer und dann sieht man, wie Martin auf so einen Turm zusteuert. Auf dem Turm blinkt oben was. Und dann, wenn du quasi dieses Kapitel durchgespielt hast, es heißt auch Kapitel, also ich dachte erst, vielleicht kommt da noch mehr Inhalt. Warum würdest du sonst das komplette Spiel einfach als Kapitel bezeichnen? Auf jeden Fall, dann schaltest du erst einen komplett neuen Spielmodus frei, nämlich den Turm. Dieser Turm hat 51 Etagen. Die 51. ist ein Bosskampf. Und jede Etage ist aber immer wieder gleich, also gleicher Aufbau, gleiche Fallen. Es gibt dann so Stachelfallen, wo man sich den Weg merken muss. Es sind immer dieselben Gegner. Also eigentlich auch leicht zu lernen. Aber was sich immer wieder ändert, sind die Upgrades, die du machen kannst. Jeder besiegte Gegner lässt Münzen fallen, die nach einer Zeit aber verschwinden. Das heißt, du musst dich auch beeilen, die einzusammeln. Manchmal gelingt dir das nicht, dann kriegst du dein Upgrade von anders. Und dieses Upgrade, das ist quasi wie Leveln. Und jedes Mal, wenn du levelst, kannst du zwischen drei Upgrades wählen. Du kannst deine Schwertkraft erhöhen, du kannst dir Schilde holen, die dann deine Herzcontainer beschützen. Du kannst dir Magneten haben, dass du nicht wirklich alle Münzen aufsammeln musst, sondern du nur in die Nähe gehen musst. Deine Spitzhacke kann stärker werden. Deine Geschwindigkeit kann erhöht werden, dass du schneller bist. Und du kannst so Kugeln haben, die wie so ein Orbit, wo wir wieder beim Universum-Theme wären bei diesem Spiel, die so um dich rum kreisen und Gegner verletzen. Und das variiert. Das ist das Einzige, was random ist beim Turm. Und dann musst du dir überlegen, was für dich am besten funktioniert. Und da habe ich nochmal so 2 Stunden, glaube ich, reingesteckt. Weil das hat extrem viel Spaß gemacht. Okay. Da habe ich auch die Türme hassen gelernt. Das war wirklich unfassbar. Aber dann kommt noch ein komplett neuer Spielmodus einfach. Wenn du eine halbe Stunde gespielt hast und denkst, okay, mega boring einfach. Und dann ist da noch so ein anderes Spiel. Also ich glaube, man muss das wissen. Ja. Kostet 7,99 und so knapp 8 Euro. Wär mir ehrlich gesagt zu viel für eine halbe Stunde Zelda-like, wenn ich einfach Zelda spielen könnte in der Zeit. Aber irgendwie hatte ich Spaß damit. Ja, die Frage ist dann ja quasi, ist dieser Turmmodus auch eher für eine jüngere Zielgruppe? Oder wird dann der Controller übergeben an die Eltern? Kommt drauf an, was für Kinder man hat, glaube ich. Okay, verstehe. Und in welchem Alter die sind. Aber es ist schon schwieriger als das Hauptspiel. Auf jeden Fall schwieriger, ja. Weil du auch am Anfang alle Herzcontainer verlierst und nur noch 2 hast. Ja, so den Anfang schafft man bestimmt noch. Mhm. Ich stelle mir das vor wie so Pandemonium. Das hatten wir früher auf der PS1. Mhm. Und die ersten 3, 4 Level, die habe ich einfach auswendig gelernt, sodass ich sie dann auch spielen konnte. Dann wusste ich, wann welcher Gegner kommt. Ich kann dir jetzt heute noch sagen, wo welches Upgrade ist und welche Kraft und welcher Gegner wann kommt. Aber nur für die ersten 4 Level von 15, 20 oder so. Und ich glaube, es funktioniert ähnlich. So die ersten, die sind noch machbar, aber dann zieht es schon an. Nicht, dass es schwer wäre, aber ich glaube, für so Kinder frustrierend. Mhm. Wobei ich heute beim Saturn war, aus bereits genannten Gründen. Ja. Und da waren so Jungs, da liegen ja immer so Tastaturen aus. Und der eine hat die dann so schräg hingepackt, wie so, dass er quasi nicht so, wie er es je hatte, sondern so angewinkelt irgendwie. Und dann haben die diese Tastaturen da malträtiert und die waren noch so jung und ich kam mir sehr alt vor. Weil, weiß ich nicht, die offensichtlich, Pro-Gamer. Du spielst nicht Minecraft, so wie die da die Maus malträtiert haben, sagen wir es so. Ja. Wenn ihr Zuhörende und Zuschauer übrigens wisst oder eine Idee habt oder selber auch die Tastatur so schräg legt, um vielleicht besser gamen zu können, dann kommt in den Discord und erleuchtet uns, bei welchen Spielen die Tastatur schräg gehalten werden muss, um richtig gut abzugamen. Link gibt's immer in den Shownotes und auf lostlevels.de. Boah, ich muss mich da richtig zusammenreißen, keine Vorurteile zu haben, ne? Ja. Ich habe nämlich letztens auch so ein Reel oder so gesehen, wo E-Sportler, E-Sportler, E-Athleten, Menschen. Das ist so eine weirde Mischung, wenn du den deutschen Suffix hast, aber das Wort eigentlich Englisch ist. Die sind ja, also wirklich ein Zentimeter ist die Nasenspitze vom Monitor entfernt. Da sieht man doch nichts. Das verstehe ich nicht. Aber ich würde es gerne verstehen. Da würde ich gerne erleuchtet werden. Ja, auch dazu natürlich könnt ihr gerne im Discord euer Feedback hinterlassen im Feedback-Kanal. Einmal Gamesplain. Gamesplaining, das ist gut. Das ist gut. Ne? Das könnten wir auch als neue Kategorie einführen bei Lost Levels. Gamesplaining. Und was machen wir denn da? Weiß ich noch nicht. Das ist für einen anderen Tag eine Überlegung. Weil wir müssen ja zuerst mal die Episode zu Ende bringen jetzt. Ja. Und wir haben ja noch zwei Tops, zwei Tagesordnungspunkte im Leckerlevels-Segment. Das ist wahr. Und zwar, meiner ist relativ kurz abzuhandeln, glaube ich. Und zwar Italien, Kulinarik in Italien, Part 2. Und zwar, die meisten von euch werden ja wahrscheinlich kennen das Getränk Aperol Spritz. Ne? Ist ja ganz klassisch. Ist ja so vollkommen ein, unbekannt. Ist ja so ein Aperol ist so ein Aperitif und dann im Spritz ist halt dann mit Mineralwasser und Sekt und einer Zitronenscheibe, Orangenscheibe und du guckst so, das Original-Spritzrezept ist mit Sekt und Mineralwasser tatsächlich. Mit Sekt? Ja. Bah. Ja. Und in Italien habe ich tatsächlich, also ich war schon immer großer Aperol-Spritz-Fan und habe dann auch so langsam für mich den Limoncello-Spritz entdeckt. Auch hervorragend. Gibt es übrigens auch, es gibt auch, habe ich auch in alkoholfrei gefunden, zuletzt den Limoncello-Spritz sogar schon fertig. Perfekt für so unter der Woche. Und allein Limoncello-Spritz hat einfach so die, auch so diese geile Farbe. Und Limoncello ja generell, diese geile, intensiv gelbe Farbe. Und in Italien trank ich dann tatsächlich auch Meloncello-Spritz. Das ist immer so ein Melonenlikör aus so, Honigmelone, glaube ich, ist das dann. Und war auch hervorragend. Und ich wollte einfach nur ganz kurz einen Shoutout geben an Spritzgetränke, die man natürlich auch alkoholfrei organisieren kann, sich. Ne? Weil man kann Sekt und Mineralwasser reinmachen oder macht einfach nur Mineralwasser rein und dann eben einen alkoholfreien Aperitif gibt es mittlerweile auch einige auf dem Markt. Genau, und lasst euch nicht vorschreiben, wann der Sommer vorbei ist. Der Sommer ist dann vorbei, wenn ihr euren letzten Spritz getrunken habt. Und das kann auch noch am 25. September sein oder so. Also, geht raus und trinkt einen Spritz. Für mich und für alle Spritz-Fans. So, das war's eigentlich schon. Ich war unangenehm, ne? Unangenehm ein bisschen. Du, ich bin komplett in Herbststimmung. Ich bin so froh, dass der Sommer vorbei ist. Es gab ja noch so einen kleinen Mini-Spätsommer in Hamburg. Oh, unerträglich. Ja. Im Grunde, also ich kann kurz darauf aufbauen, wir haben gerne quasi alkoholfreien Spritz als Kinder immer gehabt. Mhm. Weil, ohne Aperitif, weil mein Vater und meine Oma, die haben und hatten extrem fruchtbare, produktive Gärten. Mhm. Und auch Obstbäume und so Büsche, Obstbüsche, Sträuche, meine Güte. Obststräuche. Ja. Mhm. Und haben dann in so einem gefährlichen Ding, in dessen Nähe wir nicht kommen durften, weil es mega heiß war, es war so ein riesiger Kanister, mhm, da wurden die ganzen Früchte reingemacht, irgendwie eingekocht, keine Ahnung, was mit denen da noch so drin passiert ist. Und dann hast du so einen kleinen Plastikschlauch gehabt und so ein super heißes, na, so ein Drehding da, so, das ist, was aus dem Schlauch rauskam, mhm, haben wir halt Sirup selber gemacht. So Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere. Und das mit Mineralwasser ist ja basically ein alkoholfreier Spritz. Basically, ja. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Apfelschorle, auch nichts anderes als ein Spritz. Das stimmt, das stimmt. Ja, Spritz ist auch nur fancy für Schorle, natürlich, das stimmt. Ja, ja, ich schiebe, also das Konzept an sich ist sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Ich habe was, was man dazu essen kann, nämlich Tofu-Bärchen. Mhm. Ich muss mir das hier ablesen. Das hat jetzt natürlich alles irgendwie nicht geklappt heute mit meinen Notizen. Du, wir machen das einfach on the fly. Das ist alles kein Problem. Also ich habe das Rezept von Instagram, aber ich habe es ein bisschen umgeändert. Mhm. Und zwar, diese Tofu-Bällchen basieren, wie der Name schon suggeriert, auf Tofu, der möglichst gut, möglichst lange ausgepresst wird. Damit steht und fällt das ganze Rezept im Grunde. Mhm. Dann kommt da noch hinzu Chiasamen, die gar nicht mehr so viel kosten, habe ich festgestellt. Und wenn man eh schon so eine Packung kauft, weil die gibt es ja nur in großen Packungen, kann man die hervorragend mit Wasser und ein bisschen Kokosmilch und dann einer sehr, sehr großen Prise Zimt und Dattelsirup oder sowas abends machen und dann morgens nur noch frisches Obst drauf und dann hat man einen hervorragenden Office-Snack. Kann ich nur empfehlen. Dann noch so ein paar Leinsamen dazu, so Flohsamenschalen, Hanfsamen, dann ist richtig healthy. Auf jeden Fall mit diesen Chiasamen. Man braucht nämlich nur 1 bis 2 Esslöffel, die man schon vorher in Wasser auflöst, dann quellen die ja so auf und diese gequollene Masse kommt zum Tofu dazu. Dann noch Frühlingszwiebel. Hier steht 4 Frühlingszwiebeln. Ich habe immer ein bisschen weniger genommen und dafür zum Beispiel eine Möhre noch ganz fein mit reingemacht. Also einfach so Gemüse, das man vielleicht noch da hat oder irgendwas, was Flavor hat. Das ist ja, ne, sehr individuell. Das kommt da rein. Dann Sriracha. Ich habe die Kokos-Sriracha genommen. Die ist sowieso die beste. Okay. Und dann noch ein Schuss Sojasauce. Aber alles erstens nach Geschmack und zweitens nach Konsistenz. Ich muss mal gucken, ich vergesse was. Ach ja, Ingwer und Knoblauch auf jeden Fall noch. Auch nach Geschmack. Dann Salz und Pfeffer. Ich habe dann immer noch so ein paar selbstgetrocknete Kräuter mit reingemacht, was so da war. Und dann guckt man, wie so die Konsistenz ist. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass man Maisstärke dazugeben muss. Mhm. Ich habe es auch mit Dinkelmehl probiert, hat beides hervorragend funktioniert. Man kann es auch mischen, aber irgendwas, was das bindet. Und dann muss man das einfach immer wieder rühren und mal so testen. Ich empfehle Golfballgröße, damit die innen schön gar werden und außen noch nicht verbrennen, aber halt schnell gehen so. Und das ist einfach eine spaßige Größe für so Essensbällchen, finde ich. Ja, und dann guckt man, ob die schon zusammenhalten und brät die einfach in Öl an. Und das Rezept sagt, man macht dann so eine Art Glasur, dass man noch in die heiße Pfanne die Soße packt, die in dem Rezept aus Ingwer, Sojasauce und Honig besteht. Bei mir ist das verbrannt, also zumindest angebrannt. Und irgendwie hatte das nicht so den Effekt, den ich wollte. Und ich habe jetzt meine eigene Soße gemacht. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen Limettenschale mit in die Masse gemacht, in die Tofu-Masse und Chili-Flocken, dass es ein bisschen scharf ist. Und dann habe ich mit dem Limettensaft, Honig und noch mehr Ingwer so ein Dressing gemacht, dass ich dann... Also du kannst ja nicht alle Tofu-Bällchen auf einmal machen, wahrscheinlich. Also kommt drauf an, wie viel Tofu man verarbeitet und wie groß die Pfanne ist, die man so zu Hause hat. Wir haben das in so Chargen gemacht. Und immer wenn ein neuer kleiner Tofu-Ball seinen Weg in die Schüssel gefunden hat, habe ich so einen winzigen Teelöffel von der Soße drüber gemacht, dass es so richtig schön durchsickern und durchziehen konnte. Und da ist diese Limette und der Ingwer noch mehr durchgekommen und dann die Süße von dem Honig, kann man bestimmt auch mit jeglichen veganen Sirup-Varianten machen. Und es war einfach lecker. Es war richtig, richtig gut. Es hatte so eine Schärfe und es war frisch und es hatte eine gute Konsistenz. Und dazu gab es dann einfach nur Reis mit noch mehr Kokos-Sriracha, so ein bisschen schwarzem Sesam für die Farbe und dann noch so ein bisschen Frühlingszwiebel, die ich wie jemand, der die Welt neu entdeckt hat, mit der Schere schneide seit kurzem. Wahnsinn, okay. Ich habe das immer verachtet und jetzt mache ich es selbst, weil es einfach wirklich, wirklich gut ist einfach. Und dann schnippelst du da noch ein bisschen was rüber, dann hast du in deinem Plain Reis einfach nochmal 3 Farben plus diese Tofu-Bällchen. Dann kann man sich noch einen Brokkoli dazu machen oder ein paar Edamame oder grüne Bohnen oder irgendwas. Und dann hat man ein richtig, richtig gutes Essen. Das hat sich verboten dekadent angefühlt. Mhm. Ist auch ein bisschen aufwendig so, aber das hat sich so gelohnt. Ja, klingt Joy auf jeden hat Fall es gesagt. So. Klingt aber auch so, dass man es quasi auch perfekt eben zu, also einfach so die Bällchen selber einfach nur so als Snack, zum, wie sagt man, Cocktailspieß. Dip. Oder mit so einem Zahnstocher so aufspießen kann und dann zum Aperol Spritz dazu vielleicht essen kann. Wenn man die Textur besser hinkriegt als ich, bestimmt. Okay. Also die haben beim Braten noch gehalten, aber sind, also, ach warte, ich hatte noch eine Prise Kumin drin und eine Prise Zimt, was einfach eine tolle Kombination ist, um so ein bisschen dieses herzhafte Flavor nochmal zu kriegen. Mhm. Und die hatten so was Samtiges irgendwie. Mhm. So ein samtiges Mouthfeel. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Wahrscheinlich lag das an dem Mehl einfach da drin. Aber es war, Wahnsinn war das. Und die sind so ein bisschen zerfallen, dass du, oh, nee, also sie sind nicht wie Buletten, so. Okay. Die sind was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Ja, und jetzt können ja quasi alle da draußen das nachprobieren, das zu tun. Nachprobieren, ja, das finde, zu tun, das wow, was für ein Dorf. Nachkochen. Und dann erzählen, wie sie es verändert, adaptiert, verfeinert haben. Weil ich finde, das ist so ein Rezept, da kann jede und jeder noch mal was Eigenes zu beitragen und das ein bisschen umändern, je nach Geschmack. Und wir hatten das schon ein paar Mal im Discord, im Lecker-Levels-Channel, dass Leute irgendein Rezept gepostet haben oder irgendeine Idee. Und dann ein paar Tage später haben Leute darauf geantwortet, ja, ich habe das auch gemacht, aber anders. Mhm. Und ich finde das sehr bereichernd. Ja. Also auch hier. Ein bisschen Geschmackshorizont erweitern. Jetzt quasi schon der dritte Aufruf dieser Folge. Kommt in den Discord. Diesmal für Rezepte. Ihr seht und hört, es ist immer bereichernd in unserem Discord. Und vor allem ganz eigennützig tatsächlich. Wir brauchen mehr Competition bei How Long to Beat the Game. The Game. Es ist so. Ja. Also. Ich mache da ja ab und zu, ich aktualisiere ab und zu die Excel-Tabelle. Mhm. Ich war schockiert, wir haben schon über 100 Mal gespielt. Ja. Also ich glaube 130 oder sowas war es. Das ist ein Dritteljahr. Wahrscheinlich zusammengerechnet auch so viel wie, weiß ich nicht, 2 kleine Indie-Games. Je nachdem, wie lange man so dann dran sitzt. Du, manchmal nehme ich mir da richtig Zeit für. Ja, wie es gehört, ist ja auch eine ernstzunehmende Competition. Das ist ja kein Spaß. Ich merk's richtig, ne? Wenn ihr vor mir postet, dann denke ich richtig so, scheiße, jetzt haben die schon Sonic gekriegt. Das muss jetzt aber auch drin sein. Ja. Sonst fühle ich mich in meiner Gaming-Podcast-Ehre verletzt. Ja. Sonic mindestens, am besten noch Master Chief oder Joel. Ja. Und wenn euch das nichts sagt, was wir hier sagen, dann, wie gesagt, kommt in den Discord. Findet's raus. Come in and find out. So. Bis dahin würde ich allerdings sagen, machen wir den Cut für diese Episode. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen und gehört habt, dann teilt diesen Podcast gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns bei Apple Podcast oder bei Spotify gerne Sterne/Bewertungen da oder abonniert uns auf YouTube natürlich gerne. Und drückt die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge erscheint. Alle unsere Episoden findet ihr natürlich auf lostlevels.de und auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Überall unter @chrissykills. Also alles, was du gerade genannt hast, glaube ich. Instagram, Blue Sky, X habe ich noch, Mastodon, Discord, Threads, Steady und YouTube. Du bist einfach überall im Netz. Nichts entgeht dir. Steam. Nintendo. Ja. Xbox. Bei Nintendo stimmt ja nicht, ne? Da brauchst du den Friendscode. Oder? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, du kannst nur mit Friendcode dich befrienden. Da bringt die ID, glaube ich, nichts. Aber wie dem auch sei, den Friendcode könnt ihr erfragen. Der findet Antworten. Genau, den könnt ihr erfragen, zum Beispiel im Discord, den Friendcode. Vielleicht. Wenn ihr euch bewiesen habt bei How Long to Beat the Game, dann gibt's vielleicht den Friendcode für Nintendo. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Mich findet ihr auf jeden Fall auch im kompletten Netz unter Zanderbird, ZANDTERBIRD wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle wie immer auch an Pete Lektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auch auf YouTube unter mitvorteil. Natürlich wie immer gibt's die Links auch in den Shownotes. Wir sagen danke fürs Hören, danke fürs Gucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.